Hören Sie nun den Krimi »Der Mann mit der Hasenscharte« von Sir Arthur Conan Doyle. Darin verschlägt es Dr. Watson, Freund und Gehilfe von Sherlock Holmes, in eine berüchtigte Opiumhöhle, in der einige Überraschungen auf ihn warten. Der Bayerische Rundfunk bringt »Der Mann mit der Hasenscharte«, ein Hörspiel von Michael Hartwig, nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle, in der deutschen Übersetzung von Ruth von Markart und John Lackland. Eines Abends im Juni 1889, ungefähr um die Stunde, wo man gewöhnlich anfängt zu gähnen, wurde bei mir zu Hause die Glocke gezogen. Wer kann denn das sein? Ein Patient wahrscheinlich. Du wirst noch mal ausgehen müssen, James. Ach, du liebe Zeit. Guten Abend. Oh, das ist ja Kate Whitney. Bitte entschuldigen Sie, Dr. Watson, dass ich Sie und Mrs. Watson so spät noch überfalle. Aber bitte. Ich brauche dringend Hilfe. Ich bin in einer schrecklichen Lage. Aber natürlich, wenn wir etwas für Sie tun können. Setzen Sie sich doch, Kate. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Deshalb bin ich direkt hierher gekommen. Dann setzen Sie sich zuerst mal behaglich hin und erzählen Sie uns das Ganze. Danke. Soll ich James lieber zu Bett schicken? Oh nein, nein, Mary. Dr. Watsons Rat brauche ich auch. Es handelt sich nämlich um Eiser. Er ist seit 2 Tagen nicht mehr nach Hause gekommen. Seit 2 Tagen? Haben Sie keine Ahnung, wo er sein kann? Doch, deshalb bin ich ja in solcher Sorge um ihn. Sie wissen? Ja, wo ist er denn? Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich meines Mannes wegen zu Ihnen komme, Dr. Watson. Seines Lasters wegen, meine ich. Ich habe erfahren, dass er in letzter Zeit öfters in einem Lokal im finstersten Osten von London gewesen ist. In der Upper Swandam Lane. Die Goldene Schenke heißt es. Oh Gott! Ich weiß, was Sie jetzt denken, Mary. Aber bisher kam er wenigstens immer am selben Abend zurück. Dieses Mal dagegen ist er schon seit 48 Stunden weg. Und wenn ich daran denke, wie er da vielleicht hilflos in dieser Opiumhöhle liegt, unter dem Abscham der Menschheit. Er muss gerettet werden. Ja, aber wie kann ich denn in so ein Lokal gehen und ihn herausholen? Sagen Sie mir wie, Dr. Watson, dann tue ich es auf der Stelle. Sie bleiben hier. Ich gehe selbst. Oh, aber Dr. Watson, verzeih mir, ich wollte doch nicht... Kein Wort mehr. Wenn Ihr Mann wirklich in der goldenen Schenke ist, dann haben Sie ihn innerhalb einer Stunde wieder bei sich. Da sind Sie ja, Whitney. Was? Kennen Sie mich nicht? Ach, Sie sind's, Watson. Was wollen Sie denn? Mensch, ich bin gekommen, um Sie hier herauszuholen. Wie viel Uhr ist es denn? Gleich 11 und Freitag, der 19. Juni. Freitag? Großer Gott, ich dachte, es sei... Seit Mittwoch. Ich versichere Ihnen, es ist Freitag und Ihre Frau wartet schon seit Tagen auf Sie. Ah, Sie täuschen sich bestimmt, Watson. Ich bin erst seit ein paar Stunden hier. 3 Pfeifen oder vielleicht 4. Ich weiß nicht mehr, wie viel. Aber ich gehe natürlich mit Ihnen nach Hause. Ich möchte nicht, dass Kate sich ängstigt. Meine arme kleine Kate, ich versteh's einfach nicht. Draußen wartet eine Droschke. Also los, können Sie aufstehen? Ja, oh, ich denke schon. Gut, dann los. Watson, ich muss noch bezahlen. Seien Sie so nett und stellen Sie mal fest, wie viel. Ich bleibe hier sitzen, bis Sie... wiederkommen. Ja? Na, meinetwegen. Hey, können Sie nicht aufpassen? Lassen Sie mich bitte vorbei. Watson! Holmes! Sprich so leise du kannst. Ich habe ausgezeichnete Ohren. Was zum Teufel treibst du denn hier? Und in der Verkleidung? Sobald du deinen beduselten Freund loswerden kannst, würde ich mich gern etwas mit dir unterhalten. Ich habe eine Droschke draußen stehen. Dann schicke ihn damit nach Hause. Und außerdem würde ich dem Kutscher eine Nachricht für deine Frau mitgeben, dass du dich mit mir zusammengetan hast. Also gut. Und warte dann draußen. Ich bin in 5 Minuten bei dir. Du nimmst jetzt wohl an, mein lieber Watson, dass zu den Kokaineinspritzungen und all den anderen kleinen Schwächen, über die du mir liebenswürdigerweise deinen ärztlichen Rat nicht vorenthalten hast, nun auch noch das Opiumrauchen gekommen ist. Ich war allerdings überrascht, Holmes, dich in dieser Spelunke anzutreffen. Ja, und ich nicht minder, dich dort zu sehen. Hör zu, Watson, ich stecke mitten in einer bemerkenswerten Nachforschung. Ich hoffte, von diesen benebelten Individuen einen Hinweis zu erhalten, wie es mir schon mehrmals geglückt ist. Hätte man mich erkannt, dann wäre mein Leben allerdings kein Pfifferling mehr wert gewesen. Pass auf der Rückseite des Gebäudes am Themsekee befindet sich nämlich eine Falltür. Falltür? Ja, die könnte ein paar gruselige Geschichten erzählen. Was da schon alles in mondlosen Nächten ins Wasser gestürzt ist. Du meinst doch nicht etwa Leichen? Wenn wir für jeden armen Teufel, den man in dieser Kaschemme in den Tod befördert hat, 1000 Pfund bekämen, wären wir reiche Leute. Es ist die übelste Mördergrube an der ganzen Themse. Und ich fürchte, Neville St. Clair ist hineingeraten, um sie nie wieder zu verlassen. Neville St. Clair? Ah, da kommt John mit meinem Wagen. Kommst du mit, Watson? Wenn ich dir nützlich sein kann, gern. Ein zuverlässiger Begleiter ist immer nützlich und ein guter Chronist noch mehr. Glücklicherweise hat mein Zimmer da draußen 2 Betten. Wo draußen? Na, im Haus zu den Zedern. Mr. St. Clairs Heim in Kent. Dort wohne ich nämlich während meiner Ermittlungen. Na, steig ein. Ja. Ja, ist schon gut, John. Wir brauchen Sie heute nicht mehr. Ich kutschiere selbst. Erwarten Sie mich morgen früh gegen 11. Jawohl, Mr. Holmes. Also dann los. Hey! Die seltene Fähigkeit zu schweigen, mein lieber Watson. Das macht dich zu einem geradezu idealen Gefährten. Meine Gedanken sind im Augenblick nämlich nicht allzu erfreulich. Ich überlege mir die ganze Zeit, was ich der armen kleinen Frau St. Clair sagen soll, wenn sie uns nachher vor der Haustür erwartet. Du vergisst, dass ich noch gar nichts von der Sache weiß. Ich habe gerade noch Zeit genug, dir bis zu unserer Ankunft die Einzelheiten zu erzählen. Also, der Fall scheint lächerlich einfach und doch habe ich nichts, woran ich mich halten kann. Vielleicht kommt dir der rettende Gedanke. Na, dann schieß mal los. Mr. Neville St. Clair ist jetzt 37 Jahre alt, gemäßig in seinen Gewohnheiten, ein guter Ehemann, zärtlicher Vater seiner beiden Kinder. Er ist bei allen, die ihn kennen, gern gesehen. Er hat keinen festen Beruf, ist jedoch an mehreren Gesellschaften beteiligt. Gewöhnlich fährt er morgens nach London und kehrt abends mit dem 5.14 Uhr Zug vom Cannon Street Bahnhof nach Hause zurück. Seine Schulden belaufen sich, soweit ich das feststellen konnte, derzeit auf 88 Pfund und 10 Schillinge, während sein Guthaben bei der Capital & Counties Bank 220 Pfund beträgt. Mit anderen Worten, Geldsorgen bestehen nicht. Offenbar nicht. Vorigen Montag jedoch fuhr er wie üblich in die Stadt und versprach seinem kleinen Jungen, einen Baukasten mitzubringen. Und jetzt pass auf. Zufällig erhielt seine Frau, gleich nachdem er weg war, ein Telegramm, in welchem ihr mitgeteilt wurde, dass ein von ihr schon erwartetes Paket von beträchtlichem Wert in den Büros der Aberdeen Schifffahrtsgesellschaft eingetroffen war. Ach. Ja, sie fuhr also auch in die Stadt, aß doch zu Mittag und ging dann das Paket abholen. Das ist doch ungefähr da, wo wir heute Abend waren. Mhm. In der Fresno Street, die von der Upper Swandam Lane abzweigt. Ausgezeichnet, du kennst dich aus in London. Mrs. St. Clair nahm also ihr Paket in Empfang und ging genau um 4.35 Uhr durch die Swandam Lane zum Bahnhof zurück. Mhm. Alles klar soweit? Völlig. Du erinnerst dich vielleicht, dass Montag ein außergewöhnlich heißer Tag war. Mhm. Mrs. St. Clair ging daher sehr langsam und hielt die ganze Zeit nach einer Droschke Ausschau. Plötzlich hörte sie einen Schrei und entdeckte zu Tode erschrocken ihren Mann, der aus einem Fenster im zweiten Stock auf sie herabblickte und plötzlich wieder verschwand, als sei er von hinten zurückgezerrt worden. Neville! Neville! Memsahib? Lassen Sie mich hinein. Lassen Sie mich hinein, bitte. Mein Mann, oben am Fenster. Inglistani, bad naib samaje, Memsahib. Oh, mein Mann. Mein Mann da oben. Oben, und lassen Sie mich vorbei. Bitte, bitte. Ich verstehe nicht. Was soll ich nur tun? Ich hole die Polizei. Gleich hier um die nächste Ecke war es, Inspektor. Sind Sie wirklich sicher, dass es Ihr Mann war, Mrs. Sinclair? Ich habe sein Gesicht ganz deutlich gesehen. Er war sehr aufgeregt. Ich hatte den Eindruck, er wollte mir ein Zeichen geben. Und dann verschwand er plötzlich. Er verschwand wieso? Als wäre er von hinten zurückgezerrt worden. Ich rannte sofort zur Tür und versuchte hineinzukommen. Aber dieser Malaye oder was er war... Ein Ausländer, hä? Was für einer? Er sprach kein Wort Englisch, darum konnte ich auch nicht. Hier, Inspektor, das ist das Haus. Ach, was Sie nicht sagen. Wieder mal die goldene Schenke. Und ein Malaye, sagen Sie, der kein Wort Englisch kann, hä? Wie praktisch für ihn. Kennen Sie ihn denn? Diesen Lascar, diesen Halunken, den kennen wir zur Genüge. Der kann ganz gut Englisch, wenn er will. Komm schon, du Hund, mach auf! Wir sind da. Weg mit dir, Kerl. Ich suche Mr. St. Clair. Nicht hier, Inspektor. Augenblick. Niemand hier. Halt's Maul! Wir gehen hinauf, ob es dir passt oder nicht. Evans! Inspektor! Parker! Inspektor! Seht euch gründlich um und haltet die Augen auf. Jawohl, Sir. Bleiben Sie bei mir, Madame. Wenn er hier ist, finden wir ihn im Handumdrehen. Tja, Madame. Wir haben jeden Zentimeter durchsucht. Keine Spur im ganzen Haus. Nur der Lascar und der andere Bursche. Für Sie bin ich immer noch Mr. Boone, ein ehrbarer Mieter hier im Haus. Und bei mir im Zimmer haben Sie schon gar nichts zu suchen. Ich hole den Friedensrichter. Noch ein Wort von euch und... Ich schicke jetzt einen meiner Leute mit Ihnen hinunter, mit dem, der Ihnen eine Droschke verschafft. Ich selbst möchte den beiden noch schnell ein paar Fragen stellen. Ich komme gleich nach. Nein, warten Sie, Inspektor. Sehen Sie mal da auf dem Tisch. Was ist mit dem? Der Kasten. Sehen Sie nur, der Baukasten für unseren Kleinen. Ich hab's ja gewusst. Mein Mann ist hier gewesen. Bitte, erzähl doch weiter, Holmes. Ja. Daraufhin wurden die Räume nochmals genauestens durchsucht. Alles deutete auf ein abscheuliches Verbrechen hin. Im Schlafzimmer fand man auf dem Fensterbrett sowie auf dem Boden Blutspuren. Hinter einem Vorhang im vorderen Raum lagen Mr. St. Clairs Kleider, alle. Außer seinem Rock. Anzeichen irgendwelcher Gewaltanwendung waren an den Kleidern nicht zu entdecken. Und auch von St. Clair fand sich sonst keine Spur. Er musste also durchs Fenster verschwunden sein. Die Blutspuren und das hochstehende Wasser ließen wenig Hoffnung, dass er sich durch Schwimmen hätte retten können. Und wie stand es mit diesem Lascar? Na, ein Mann von übelstem Ruf. Aber da Mrs. St. Clair ihm schon wenige Sekunden, nachdem sie ihren Mann noch lebend am Fenster gesehen hatte, am Fuße der Treppe gegenüberstand, konnte er schlimmstenfalls der Beihilfe schuldig sein. Er selbst behauptet, von nichts zu wissen. Und der andere Kerl, der mit der Hakenscharte? Er heißt Jim Boone, ist ein berufsmäßiger Bettler. Er ist dir wahrscheinlich schon gelegentlich in der Three Needle Street aufgefallen. Man kann ihn kaum übersehen mit seinen roten Haaren, seinem bleichen Gesicht und den stechenden dunklen Augen und der entsetzlichen Narbe, die seinen Mundwinkel an der Ecke scharf hochzieht. Ich habe ihn schon gesehen. Ich habe mich noch gewundert über die Fülle von milden Gaben, die er empfängt. Und er ist also Mieter in dieser Opiumhöhle. Dann der letzte Mensch, der den Mann gesehen hat, den wir suchen. Aber er ist ein Krüppel. Ein Krüppel ist er nur, weil er hinkt. Abgesehen davon ist er ganz gut bei Kräften. Ja, und was geschah dann? Mrs. Sinclair wurde nach Hause gebracht. Boone wurde durchsucht, aber man konnte nichts Verdächtiges an ihm finden. Auf seinem rechten Hemdsärmel befanden sich allerdings einige Blutflecken. Doch wies er auf einen Schnitt an seinem Ringfinger hin, der kürzlich noch stark geblutet habe, und erklärte, er sei in der Nähe der Fensterbank gewesen, müsse so die Blutflecken dort verursacht haben. Tja, und was Mrs. Sinclairs Aussage anbelangt, so behauptet er, sie hätte entweder geträumt oder sei verrückt. Ist er verhaftet worden? Ja, das hätte wahrscheinlich schon früher geschehen sollen. Denn in den wenigen Minuten Verzögerung, während man das Zimmer durchsuchte, hatte er sicher Gelegenheit, sich mit Lascar zu verständigen. Und im Fluss hat man da etwas gefunden? Wenn die Flut abzieht, liegt die Schlammbank unter dem Fenster frei. Aber Neville St. Clair selbst hat man dort nicht gefunden. Sondern? Seinen Rock. Was, nur seinen Rock? Aber ja, und was glaubst du, war in seinen Taschen? Ich habe keine Ahnung. 421 Pennies und 270 Halfpennies. Donnerwetter. Also kein Wunder, dass die Strömung den Rock nicht weggeschwemmt hat. Die Leiche in dem Kanal zwischen der Kehmauer und dem Haus herrscht bei Flut eine sehr starke Strömung. Es ist durchaus möglich, dass der schwere Rock liegen blieb, während der unbekleidete Körper in den Fluss fortgeschwemmt wurde. Jetzt fahren wir wieder weiter. Hoch! Watson, überlege dir mal, wie Boone vorgegangen sein könnte. Er stößt Sinclair zum Fenster hinaus, hört von unten Lärm und weiß, dass er die verräterischen Kleider loswerden muss. Schon ist er im Begriff, den Rock hinauszuwerfen, da fällt ihm ein, dass dieser an der Oberfläche schwimmen wird. Ja, er hat keine Minute zu verlieren. Schnell holt er die Erträgnisse seiner Bettelei, stopft alle Münzen, die er in der Eile in die Hand bekommt, in die Rocktaschen. Dann wirft er den Rock hinaus. Bevor er die anderen Kleidungsstücke hinterher schicken kann, hört er von unten hastige Schritte. Hat nur noch Zeit, das Fenster zu schließen, ehe die Polizei erscheint. Das klingt alles ganz plausibel. Allerdings. Aber ich muss gestehen, dass ich mich an keinen Fall erinnern kann, der auf den ersten Blick so einfach aussah und doch so viele Schwierigkeiten aufwarf. Ah, sieh mal an, Watson, wir sind ja schon an den ersten Häusern von Lee. Mhm. Da. Ja, das Licht zwischen den Bäumen. Das ist das Haus zu den Zedern. Ja, und neben der Laterne steht eine Frau, in ihrer Sorge um ihren Mann, schon auf uns gewartet hat. Brrr, halt! Brrr. Na, Mr. Holmes? Also keine guten Nachrichten? Nein. Schlechte? Nein. Gott sei Dank wenigstens etwas. Darf ich Ihnen meinen Freund Dr. Watson vorstellen? Guten Abend. Guten Abend. Bitte kommen Sie doch herein. Dr. Watson ist mir in verschiedenen Fällen schon von großem Nutzen gewesen. Mr. Holmes, ich möchte Ihnen ganz offen ein paar Fragen stellen und bitte Sie, mir ebenso offen zu antworten. Gern. Sie brauchen keine Rücksicht auf meine Gefühle zu nehmen. Ich möchte ganz einfach Ihre Ansicht hören. Ihre ehrliche Ansicht. Worüber? Glauben Sie, dass Neville noch am Leben ist? Ehrlich bitte. Wenn ich ehrlich sein soll, das glaube ich nicht. Sie glauben, er ist tot? Ja. Ermordet? Na, das will ich nicht behaupten. Vielleicht. An welchem Tag soll er umgekommen sein? Am Montag. Dann sind Sie vielleicht so gut, mir zu erklären, Mr. Holmes, wie es kommt, dass ich heute diesen Brief von ihm erhalten habe. Was? Ja, heute. Ach, darf ich ihn sehen? Ja, aber natürlich. Seine ungehobelte Handschrift. Das hat doch sicher nicht Ihr Mann geschrieben. Nein, der Umschlag ist nicht von ihm, aber der Brief schon. Ja, wie ich sehe, musste derjenige, der den Umschlag schrieb, sich zuerst nach der Adresse erkundigen. Wie kommen Sie darauf? Sehen Sie, die Tinte hier im Namen ist richtig schwarz, aber sie ist von selbst getrocknet. Der Rest ist wesentlich grauer, was beweist, dass Löschpapier benutzt wurde. Der Schreiber hat also zuerst den Namen geschrieben. Und dann trat eine Pause ein, bevor er die Adresse vervollständigte. Das kann nur bedeuten, dass ihm letztere unbekannt war. Das ist natürlich eine Kleinigkeit. Immerhin nichts wichtiger als das Detail. Und jetzt wollen wir uns den Brief einmal ansehen. Oh, Sie hat etwas beigelegt. Ja, ein Ring. Sein Siegelring. So. Und Sie sind sicher, dass das Ihres Mannes Handschrift ist? Eine seiner Schriften. Eine? Wenn er in Eile schreibt. Sie sieht seiner normalen Schrift kaum ähnlich, aber ich kenne sie gut. Liebste, ängstige dich nicht, alles wird gut ausgehen. Es kann einige Zeit dauern, bis ein schwerer Irrtum richtig gestellt ist. Fasse dich in Geduld, Neville. Ist mit Bleistift geschrieben, auf dem Vorsatzpapier eines Buches. Das Oktavformat, kein Wasserzeichen, ne? In Gravesend in den Postkasten gesteckt von einem Mann mit schmutzigen Daumen. Ja, wenn ich mich nicht sehr täusche, ist der Umschlag von jemand zugeklebt worden, der Tabak kaut. Ja, schön, Mrs. St. Clair. Also muss er noch am Leben sein? Es sei denn, es handelt sich um eine geschickte Fälschung, um uns auf die falsche Fährte zu locken. Also der Ring beweist gar nichts. Den kann man ihm auch abgenommen haben. Nein, es ist und bleibt seine eigene Schrift. Aber wenn der Brief schon Montag geschrieben und erst heute eingeworfen worden ist. Das wäre denkbar. Ja, wenn das der Fall ist, kann inzwischen viel geschehen sein. Nun nehmen Sie mir nicht allen Mut, Mr. Holmes. Ich weiß, dass er lebt. Ich würde es sofort spüren, wenn ihm etwas zugestoßen wäre. Erst am letzten Tag noch schnitt er sich im Schlafzimmer in den Finger. Und doch lief ich vom Esszimmer aus auf der Stelle hinauf, überzeugt, es sei ihm etwas passiert. Hat er keinerlei Andeutungen gemacht, bevor er Sie am Montag verließ? Nein. Sie waren also überrascht, ihn in der Swendon Lane zu sehen? Natürlich. War das Fenster offen? Ja. Dann hätte er Sie also rufen können? Ja. Aber er hat nur einen unartikulierten Schrei ausgestoßen. Einen Hilfeschrei, dachte ich. Er hatte seine Hände erhoben. Es könnte auch Überraschung gewesen sein oder Erstaunen bei Ihrem Anblick. Das wäre möglich. Und Sie hatten den Eindruck, er wurde zurückgezerrt? Er verschwand so plötzlich. Vielleicht ist er zurückgesprungen. Sie haben doch sonst niemanden gesehen. Aber dieser entsetzliche Bettler hat doch zugegeben, dass er da war. Und der Lascar stand unten an der Treppe. Soviel Sie sehen konnten, trug Ihr Mann den Anzug, in dem er weggegangen war. Ja, aber ohne Kragen und Krawatte. Ich habe deutlich seinen bloßen Hals gesehen. Haben Sie je den Verdacht gehabt, dass Ihr Mann Opium nimmt? Nein, nie. Danke, Mrs. St. Clair. Das sind die Hauptpunkte, über die ich mir absolute Klarheit verschaffen wollte. Wir werden uns jetzt zur Ruhe begeben. Ne? Wir haben voraussichtlich morgen einen anstrengenden Tag vor uns. Ein geräumiges und sehr komfortables Doppelzimmer erwartete uns. Ich legte mich schnell schlafen. Aber bald wurde mir klar, dass Sherlock Holmes nicht vorhatte, meinem Beispiel zu folgen. Er legte Rock und Weste ab, schlüpfte in einen weiten blauen Schlafrock und zog dann auf die Jagd nach Kissen aus, die er vom Bett, vom Sofa, ja und von den Sesseln einsammelte. Damit richtete er sich eine Art orientalischen Divan zurecht, hockte sich mit gekreuzten Beinen darauf und baute eine Unze Tabak und eine Schachtel Streichhölzer vor sich auf. Ja, dort sah ich ihn im gedämpften Licht schweigend und bewegungslos mit seiner alten Pfeife zwischen den Lippen sitzen. Seine Augen waren starr zur Decke gerichtet. Blaue Rauchringe stiegen auf, während das Licht auf seine scharfen Züge und die Adlernase fiel. So saß er, als ich einschlief, und so war es, als er mich plötzlich weckte. Hey, Watson! Bist du wach? Ja. Bist du bereit zu einer Morgenausfahrt? Ausfahrt? Ja, gewiss. Dann zieh dich an. Ich möchte eine kleine Theorie auf die Probe stellen. Ich glaube, du befindest dich einem der größten Schafsköpfe Europas gegenüber, der einen Tritt verdient, der ihn von hier zum Charing Cross Bahnhof befördert. Aber ich bin ziemlich überzeugt, ich habe den Schlüssel zu dem Geheimnis gefunden. Und wo ist dieser Schlüssel? Er war im Badezimmer. Was? Ja, ohne Scherz. Da komme ich eben her. Ich habe ihn an mich genommen. Hier ist er, in dieser Ledertasche. Komm, Watson. Wir wollen mal feststellen, ob er ins Schloss passt. Aha. Morgen, Mr. Holmes. Wer hat heute Dienst bei Ihnen, Sergeant? Inspektor Bradstreet, Sir. Ah, Bradstreet, wie geht's? Gut, Mr. Holmes. Aber was führt Sie so früh zu uns ins Revier? Ich möchte gern mit Ihnen sprechen, Bradstreet. Es handelt sich um den Fall St. Clair und um Boone, diesen Bettler. Ja, wir haben ihn zur weiteren Vernehmung hier behalten. Ach, ist er hier im Haus? Ja, in einer Zelle. Und wie benimmt er sich? Ruhig? Och, der macht uns keine Mühe. Aber schmutzig ist das, Herr Halunke. Schmutzig? Ach, sieh mal an. Ja. Wir konnten ihn nicht dazu bringen, sich das Gesicht zu waschen. Naja, so wie die Verhandlung vorbei ist, können wir ihn in die Badewanne stecken. Wenn Sie ihn zu sehen bekämen, würden Sie sicher zugeben, dass er es dringend braucht. Ich möchte ihn sehr gern zu sehen bekommen. Oh, nicht leicht als das, bitte. Aber Ihre Tasche können Sie ruhig hier lassen. Nein, nein, nein, ich glaube, die nehme ich lieber mit. Bitte, wie Sie wollen. Also kommen Sie, die dritte Zelle rechts. Er schläft. Aber sehen können Sie ihn bequem. Ja. Da. Ein scheußlicher Kerl, was? Ja. Der hat allerdings dringend ein Bad nötig. Das hatte ich halb erwartet und deshalb habe ich mir erlaubt, die nötigen Utensilien gleich mitzubringen. Also wenn Sie jetzt so gut wären, die Türe ganz leise zu öffnen, um mich, ohne dass er aufwacht, mit diesem Schwamm hier an seinen Wasserkrug zu lassen. Bitte. Mr. Neville St. Clair aus Lee in der Grafschaft Kent vorstellen. Donnerwetter. Mr. Holmes, das ist er. Ich erkenne ihn von seiner Fotografie. Ja, dann ist wohl nichts mehr zu machen. Aber es ist doch ziemlich klar, dass ich kein Verbrechen begangen habe. Kein Verbrechen, Mr. St. Clair, aber eine schwere Täuschung. Sie hätten besser daran getan, Ihrer Frau Vertrauen zu schenken. Ja, es war der Kinder wegen. Sie sollten sich Ihres Vaters nicht schämen müssen. Nur hören Sie mal gut zu. Wenn Sie diese Sache vor Gericht kommen lassen, dann dringt sie bestimmt bis in die Öffentlichkeit vor. Wenn Sie hingegen die Polizei davon überzeugen können, dass nichts weiter gegen Sie vorliegt, dann sehe ich keinen Grund, warum... Sie sollen die Ersten sein, die meine Geschichte zu hören bekommen. Also, nachdem ich die Schule verlassen hatte, wurde ich Schauspieler, aber ohne Erfolg und... So habe ich dann umgesattelt und wurde schließlich Berichterstatter an einer Londoner Abendzeitung. Eines Tages nun wollte mein Redakteur eine Artikelfolge über das Bettlertum in der Hauptstadt haben. Ich erbot mich, sie zu schreiben. Nur dadurch meinte ich, dass ich mich selbst als Bettler versuchte, konnte ich an das nötige Material kommen. Ich schminkte mir also eine schreckliche Narbe und dann... Ja, dann diese Hasenscharte hier. Angetan mit einer roten Perücke suchte ich mir einen Platz im belebtesten Teil der City. Ich hatte 7 Stunden auf meinem Posten aus. Und als ich am Abend heimkehrte, stellte ich fest, dass ich nicht weniger als 26 Schillinge und 4 Pence eingenommen hatte. Ich schrieb meinen Artikel und ließ es dabei bewenden. Einige Tage später aber unterschrieb ich einen Wechsel für einen Freund und bekam plötzlich einen Zahlungsbefehl über 25 Pfund. Ich war so ratlos, woher ich das Geld auftreiben sollte, bis mir plötzlich die rettende Idee kam. Ich erbat mir von meinem Gläubiger 14 Tage Aufschub, ließ mir von der Zeitung Urlaub geben und verbrachte die Zeit, indem ich verkleidet in der City bettelte. Und innerhalb von 10 Tagen war ich in der Lage, meine Schulden zu begleichen. Donnerwetter. Ja, jetzt können Sie sich sicher vorstellen, wie schwer es war, mich wieder zu angestrengter Arbeit für nur 2 Pfund in der Woche zu bequemen. Ich gab den Journalismus auf und wurde wieder Bettler. Und bald hatte ich beträchtliche Summen gespart. Mein Ehrgeiz nahm zu. Ich mietete ein Haus draußen auf dem Lande und heiratete sogar eines Tages, ohne dass irgendjemand etwas ahnte. Ihre arme Frau. Sie wusste nicht, mit wem sie sich einließ. Ja, nur ein Mensch kannte mein Geheimnis. Der Lascar, Inhaber dieser Spelunke in der Swanton Lane. Ich zahlte ihm gut, um das Zimmer zu behalten, das ich vor meiner Hochzeit schon bewohnt hatte. Und dort konnte ich jeden Tag meine Verwandlung vollziehen. Vorigen Montag nun hatte ich mein Tagewerk eben hinter mir. Ich zog mich gerade um, sah dabei zufällig zum Fenster hinaus und entdeckte meine Frau. Ich glaube, ich stieß wohl einen überraschten Schrei aus und sprang zurück. Aber sie hatte mich bereits gesehen. Ich hörte ihre Stimme von unten. Mir fiel nichts Besseres ein, als mich schnell in meine Bettlerverkleidung zu werfen. Im letzten Augenblick noch fiel mir ein, dass eine Durchsuchung des Zimmers meine Kleider zutage befördern mich so verraten wurden. Ich riss also das Fenster auf, stopfte die Taschen mit Münzen voll und schleuderte den Rock in die Themse. Die anderen Kleidungsstücke sollten folgen, aber im selben Moment hörte ich Polizisten die Treppe heraufeilen. Zu meiner Erleichterung wurde ich nicht als Neville St. Clair erkannt, sondern eben als sein mutmaßlicher Mörder festgenommen. Und in der Aufregung war durch eine heftige Bewegung die Wunde an ihrem Finger wieder geplatzt, die sie sich am Morgen zu Hause zugezogen hatten. Daher also das Blut. Ja, ja, so war's. Aber wie kam der Brief zu Ihrer Frau? Ja, vor meiner Verhaftung ließ die Polizei mich einige Augenblicke unbeobachtet. Ich hatte gerade Zeit genug, um ein paar Worte niederzukritzeln und sie mit dem Ring dem Lascar zu geben. Der Brief kam erst gestern an. Diesen Lascar hatten wir die ganze Zeit unter Beobachtung. Er muss den Brief wohl einem seiner Gäste gegeben haben, einem Matrosen. Den dann einzuwerfen vergaß, bis er in Gravesend war. Ja, genau so war es. Deshalb der Poststempel Gravesend. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch viel hinzufügen kann. Außer uns einen Eid zu schwören, dass das alles aufhört, und zwar sofort. Einen Jim Boone darf es nicht mehr geben. Ja, ich schwöre. Na schön. Und wir, Mr. Holmes, sind Ihnen wieder einmal sehr zu Dank verpflichtet. Ich möchte nur wissen, wie Sie zu Ihrer immer wieder erstaunlichen Schlussfolgerung kommen. Tja, im vorliegenden Fall dadurch, dass ich es mir auf 5 Kissen bequem gemacht und eine Unze Tabak verraucht habe. Hab ich es mir doch gedacht. Der Bayerische Rundfunk brachte Der Mann mit der Hasenscharte, ein Hörspiel von Michael Hartwig, nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle, in der deutschen Übersetzung von Ruth von Markart und John Lackland. In den Hauptrollen Sherlock Holmes, Peter Pasetti, Dr. Watson, Klaus Behrendt, Mr. Sinclair, genannt Boone, Wolfgang Büttner, Mrs. Sinclair, Monika Faber, Inspektor Bradstreet, Klaus W. Krause. Außerdem wirkten mit Georgia van der Rohe, Ursula Traun, Kunibert Gensichen, Gernot Duda, Alexander Malachowski, Erwin Wachsmuth und Hans Eichleiter. Musik Peter Zwetkow. Regie Heinz Günther Stamm.